Kapitel 2 Beim Meister lernen 1700 bis 1702 Lüneburg ist groß. Mehr als 10.000 Menschen leben hier. Georg und Sebastian gehen durch die Stadt. Kein Mensch ist zu sehen. Es ist Ostermontag. Alle sind in der Kirche. Gehen wir hinein? Nicht hier, sagt Sebastian. Nicht hier? Georg versteht nicht. Sebastian geht weiter. Ich suche St. Johannes. Wir müssen nur... Ah, das muss sie sein. Der kräftige rote Turm. Komm, wir gehen in die Kirche. Georg versteht noch immer nicht. Er geht hinter Sebastian hinein. Die Kirche ist voll. Dann hört er die Orgel spielen. Was ist das? An den Wassern zu Babylon, erklärt ihm Sebastian. Psalm 137. Danke, das weiß ich auch, aber... Der Organist spielt in immer neuen Variationen zum Gesang des Chors. Er spielt lange. So etwas habe ich noch nie gehört, sagt Georg leise. Das ist Georg Böhm, aus Thüringen, wie wir, erklärt ihm Sebastian. Ein Meister der Improvisation. Nach der Messe gehen sie zum Michaeliskloster. Da sollen sie leben und in die Schule gehen. Es gibt mehr als eine Schule hier. Eine ist für Ritter, die Französisch sprechen, schöne Briefe schreiben und elegant tanzen können müssen. Die andere ist für Bürger, die Latein und Griechisch, Rhetorik und Logik, Philosophie und Poesie lernen. Sebastian besucht auch den Unterricht der Ritterakademie. Er lernt auch tanzen und Französisch. Er lernt alles, was es hier im Kloster zu lernen gibt. Wenn er Zeit hat, geht er in die Bibliothek des Klosters. Sie haben dort die Partituren von 200 Komponisten liegen. Sebastian studiert wie verrückt. Schon nach wenigen Tagen aber geht er zum Organisten von St. Johannes. Bach, fragt er. Aus der Musikerfamilie? Dann bist du auch aus Thüringen. Setz dich, mein Junge. Spielen wir etwas zusammen? Sebastian ist unruhig. Mit einem Meister spielen? Doch nach dem Spiel ist Georg Böhm immer noch freundlich. Recht gut schon, mein Junge. Aber improvisieren kannst du noch nicht. Wie? Ich will es lernen, Meister. Ja, ich erkläre dir, wie es geht. Aber richtig lernen kannst du es nicht bei mir. Der wahre Meister spielt in Hamburg. Johann Adam Reinken. Den musst du hören. Den musst du verstehen. Du musst nach Hamburg gehen. Aber ich darf nicht weg, Meister. Ich muss doch in die Schule. Ach, Junge, du musst schon selbst wissen, was im Leben wichtig ist. An einem Samstagmorgen um 4 macht sich Sebastian auf den Weg nach Hamburg. 50 Kilometer zu Fuß. Am späten Nachmittag ist er da. Er fragt nach dem Weg zu St. Katharinen. Das Portal der Kirche ist geschlossen. Er hört Orgelmusik. Hinten steht eine Tür offen. Sebastian geht in die Kirche. Sie ist leer. Nur Musik. Sebastian setzt sich und hört den Improvisationen zu. Keine Frage, da spielt ein Meister. Du willst bei mir lernen? Fragt Reinken Sebastian. Dann komm morgen eine Stunde vor der Messe hier in die Kirche. Sebastian lässt sich das nicht zweimal sagen. Und in den 2 Jahren in Lüneburg macht er noch oft den Weg nach Hamburg und lernt beim Meister des norddeutschen Orgelspiels. 2 Jahre sind eine kurze Zeit, wenn einer alles lernen will. Kann Sebastian am Ende genug? Er glaubt es nicht. Er will, er muss weiter lernen. Sein Freund Georg geht nach Danzig, wo er Organist werden will. Aber Sebastian? Ein halbes Jahr lang wohnt er bei Freunden und Verwandten. Aber die sind auch nicht reich. Der 18-jährige Orgelspieler kann nicht auf die Universität gehen. Er muss sich eine Arbeit suchen.